das Ebenbild, das Gott uns eingeprägt. Wenn der Verkehrte will sich ihm zuwiderlegen, wo ist die Kraft von seinem Wort, wenn alle Besserung weicht aus dem Herzen fort? Der Höchste suchet uns durch Sanftmut zwar zu zähmen, ob der verirrte Geist sich wollte noch bequemen. Doch fährt fort in dem verstockten Sinn, so gibt ihn ins Herzens Dunkel hin.